also nur, dass ihr Bescheid wisst, wenn ihr nicht auf YouTube landen wollt, die Diskussion wird dann auch auf YouTube hochgeladen, dann wisst ihr Bescheid. Ich kann so das einmal in die Ecke stellen. So. Vorab einmal über den Veranstalter, über Platypus. Die Platypus Affiliated Society ist ein linkes Selbstbildungsprojekt, gegründet 2006 in Chicago im Zuge der Anti-Irak-Kriegsbewegung und organisiert Lesekreise, öffentliche Veranstaltungen, Vorträge, Forschung und Journalismus im Hinblick auf überkommene, ungelöste Probleme und Aufgaben der alten, das heißt 1920er bis 30er, neuen, das heißt 1960er bis 70er und postpolitischen, das heißt 1980er bis 1990er Linken und der Möglichkeit für emanzipatorische Politik heute. Durch Veranstaltungen wie diese hier versuchen wir, antagonistische und widersprüchliche Positionen miteinander ins Gespräch zu bringen, um so eine Diskussion voranzutreiben, die ansonsten vielleicht nicht stattfinden würde. Neben Podiumsdiskussionen wie dieser hier organisieren wir als Hamburger Chapter auch Lesekreise. Demnächst fängt ein Lesekreis an über die Neue Linke, mittwochs um 18 Uhr. Und ab April wird unser halbjährlicher Lesekreis starten zu Was ist revolutionärer Marxismus? Nehmen wir unter anderem Luxemburg, Lenin, Trotzki, die Frankfurter Schule lesen und uns so sukzessive durch das 20. Jahrhundert arbeiten. Dann haben wir auch noch Kaffeepausen, bei denen wir dienstags um 17 Uhr am Campus der Universität Hamburg über alles Mögliche reden, je nachdem, was gerade von Interesse ist. Obligatorisch folgt uns auf Instagram und so weiter. Genau. Also, kommen wir zum Thema. Eingeladen wird, wie gesagt, zum Thema, was ist das Kritische an der Kritik der politischen Ökonomie? Die Folgen, das, was jetzt als Beschreibung folgt, wurde vorab unseren Sprechern zugeschickt und die Fragen, die angehängt sind, es wurde darum gebeten, die zu behandeln. Marx entwickelte im 19. Jahrhundert seine Kritik an der politischen Ökonomie vor dem Hintergrund der Entstehung proletarischer Bewegungen durch die gescheiterten Revolutionen von 1848. Heute ist die marxische Kritik Gegenstand vieler Strömungen und Diskussionen auf der Linken. Was ist geblieben? Wir wollen die Geschichte und Relevanz dieser Kritik in der Gegenwart mit den folgenden Fragen diskutieren. Erstens, was ist bürgerliche politische Ökonomie? Und warum entwickelt Marx eine Kritik an ihnen? Zweitens, wie verhält sich diese Kritik an der politischen Ökonomie zu seiner Kritik des Sozialismus? Drittens, was ist das spezifisch Politische daran? Viertens, inwiefern ist seine Kritik an der politischen Ökonomie dialektisch? Fünftens, inwiefern lässt sich durch eine Rückkehr zu Marxens Kritik der politischen Ökonomie der Kampf um den Sozialismus heute reaktualisieren? Zu unseren Sprechern. Ich stelle euch einmal vor, von euch aus, von rechts nach links. Georg ist von der Gruppe Der Sperling, die Texte zur Kritik bürgerlicher Gesellschaft und Ideologie veröffentlichen, Vorträge organisieren und sich am Marxismus, Leninismus, Maoismus orientieren. Der Sperling ist vernetzt mit der Roten Jugendbewegung. Daneben Herbert Böttcher. Herbert Böttcher hat in Trier und Bonn katholische Theologie studiert und als Pastoralreferent im Dekanat Koblenz gearbeitet. Er engagiert sich in linken kirchlichen und gesellschaftlichen Zusammenhängen, wie in dem ökumenischen Netz Rhein-Mosel-Saar und als Autor für die linke Theoriezeitschrift Exit, Krise und Kritik der wahren Gesellschaft. Daneben Armin Mandelzweig. Armin Mandelzweig ist freier Autor, unter anderem für die New Critique, Zeitschrift Für und Wider, Team Kapital und Marx-Lesekreise an der Universität Hamburg und hält Vorträge und veranstaltet Workshops. Einmal noch zum Ablauf der Diskussion. Im Folgenden habt ihr maximal 15 Minuten Zeit, um ein Eingangsstatement zu halten. Nach dieser Runde wird es eine Möglichkeit geben, 5 Minuten lang aufeinander zu reagieren. Anschließend öffnen wir die Diskussion für das Publikum und ihr habt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Das wird so ungefähr eine Stunde gehen. Danach werden die Sprecher nochmal die Möglichkeit haben, ein Abschlussstatement zu machen. So, dann würde ich jetzt einmal an euch übergeben. Genau, wenn jemand unbedingt jetzt anfangen möchte von euch oder ansonsten würde ich einfach vorschlagen, dass wir das in derselben Reihenfolge machen, wie ich euch gerade vorgestellt habe. I agree. Alles klar. Ja, vielen Dank für die Einladung. Das ein bisschen problematische an den Fragen ist, dass sie zu einer Metadiskussion einladen, die eine Einigkeit in der Kritik der politischen Ökonomie unterstellt, die, glaube ich, hier auf dem Podium gar nicht gegeben ist. Es wird uns vermutlich auf die Füße fallen, aber ich gebe trotzdem mal mein Bestes, adäquat auf die Fragen zu antworten. Wir sind Marxisten, Leninisten, Maoisten. Das heißt, wir gehen davon aus, dass der Marxismus ein System ist, der dem notwendigen Zusammenhang der objektiven Totalität entspricht ein vernünftiger Zusammenhang der Theorie. Zumindest, wenn diese Theorie wahr ist, also relativ identisch mit ihrem Gegenstand. Dann muss sie durch ihre eigene Systematik die Systematik ihres Gegenstandes widerspiegeln. Demgemäß gehen wir wie Lenin davon aus, dass der Marxismus drei Bestandteile hat. Zunächst ist der Marxismus Philosophie, das heißt dialektischer Materialismus. Alles ist widersprüchlich. Vom Anfang bis zum Ende seiner Existenz ist jedes Ding widersprüchlich. Zweitens ist der Marxismus die Anwendung der Philosophie auf die Geschichte und Gesellschaft der Menschen, also historischer Materialismus. Die Kritik der politischen Ökonomie ist ein Aspekt dessen. Der historische Materialismus umfasst aber auch alle sonstige Auseinandersetzung mit Basis und Überbau von Gesellschaft, also auch Ideologiekritik. Drittens, die praktischen Schlüsse aus der Kritik der Gesellschaft zwecks ihrer Veränderung, der wissenschaftliche Sozialismus. Dementsprechend gehen wir davon aus, also weil wir von der Systematik ausgehen, dass der Eklektizismus, das willkürliche Herauspicken vom Moment des Marxismus, ein Fehler ist, den man vernünftig nachweisen kann. Wenn man die Kritik der politischen Ökonomie bejaht, aber den dialektischen Materialismus oder den wissenschaftlichen Sozialismus ablehnt, dann begeht man einen Fehler, der sich nachweisen lässt. Das muss man an einem konkreten Material tun und nicht einfach dogmatisch dieses Systemfaktor hochhalten. Das werden wir dann im Laufe der Diskussion wahrscheinlich auch tun. Nicht nur wir, auch Marx geht davon aus, dass seine Ökonomiekritik dialektisch ist und schreibt darüber im ersten Band. Er schreibt unter anderem, Hegel habe zuerst umfassend und bewusst die allgemeinen Bewegungsformen der Dialektik dargestellt und man müsse ihn vom Kopf auf die Füße stülpen. Diese Aufgabe haben Marx und Engels mit ihrer Kritik an Hegel und der Anwendung des dialektischen Materialismus auf die Gesellschaft angefangen. Aber erst Lenin hat im philosophischen Nachlass skizzenhaft die allgemeinen Bewegungsformen der Dialektik materialistisch dargestellt und erst Mao Zedong hat diese Skizze über den Widerspruch und über die Praxis ausformuliert. Dialektisch ist an Marx' Ökonomiekritik auch das Verhältnis zur bürgerlichen politischen Ökonomie. Zum Fortschritt der relativen Wahrheit der Theorie im Widerspruch von Praxis und Theorie gehört auch, dass die falschen und historisch widerlegten Theorien nicht absolut falsch sind. Marx schält den richtigen Gehalt der Theorien vor ihm heraus und hebt diesen auf ein höheres Niveau, indem er die falschen Theorien richtig stellt. Mehr noch als im Kapital sieht man das in den Vorarbeiten, also MEW 13 und 42. Dialektisch ist auch das Verhältnis der Ökonomie zum wissenschaftlichen Sozialismus. Hier will ich ein kurzes Zitat aus einem Brief von Marx an Weidemeyer vom 5. März 1852 machen. Ich spare uns die Polemik und mache nur den positiven Teil. Marx schreibt, was ich neu tat, war erstens nachzuweisen, dass die Existenz von Klassen bloß an bestimmte historische Entwicklungsphasen der Produktion gebunden ist. Zweitens, dass der Klassenkampf notwendig zur Diktatur des Proletariats führt. Drittens, dass diese Diktatur selbst nur den Übergang zur Aufhebung aller Klassen und zu einer klassenlosen Gesellschaft bildet. Zitat Ende. Dieses Zitat geht über den Gedanken der Notwendigkeit des Kommunismus als Schluss aus der Kritik des Kapitals hinaus. Also das tut ja auch, ne? Also selbst Leute, die nur das Kapital lesen, das tut ja auch schon da in dieser Schrift, zum Beispiel im dritten Band, in dem Abschnitt zur trinitarischen Formel, wo er den Schluss, also nachdem die ganze Ökonomiekritik gemacht ist, den Schluss zieht, dass wenn man diese Kritik ernst meint, notwendigerweise der Kommunismus als praktischer Schluss daraus folgt. Ja, also eine planmäßige Produktion gemäß dem Prinzip, jeder nach seinen Fähigkeiten, jeden nach seinen Bedürfnissen. Mit diesem Zitat tut er noch mehr. Marx äußert sich hier nicht nur zum Wozu der Revolution, sondern auch zu ihrem Wie. Denn nach der Analyse der Gesellschaft, der Zergliederung der Totalität, muss der wissenschaftliche Sozialismus die unterschiedlichen Momente der Gesellschaft wieder synthetisch zusammendenken, um einseitige subjektivistische Schlüsse zu vermeiden, um möglichst objektiv zu sein. Der Zweck der Abschaffung der bürgerlichen Gesellschaft muss nach ihrer Erhaltung fragen. Wie reproduziert sich die bürgerliche Gesellschaft? Was sind die Mechanismen, die dafür sorgen, dass sie bestehen bleibt? Die Frage muss man klar haben, wenn man den Zweck hat, sie abzuschaffen. Zunächst einmal möchte ich auf den bürgerlichen Staat eingehen. Der Zweck des bürgerlichen Staats ist Machterhalt und Profit der Bourgeoisie. Dafür betätigt er sich mit seinem Recht und als ideeller Gesamtkapitalist und so weiter. Aber ist es denn so, dass alle den Kommunismus wollen, nur leider steht die Polizei im Weg? Offensichtlich nicht. Herrschaft beruht nicht nur auf Gewalt, sondern auch auf der passiv tolerierenden bis aktiv unterstützenden Zustimmung der Massen auf ihren Konsens zur Herrschaft, wie Genosse Gramsci das formuliert hat. Dieser Konsens liegt einerseits darin, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse einer Form erscheinen, die notwendig zu falschem Bewusstsein über sie führt. Andererseits gilt weiterhin, die herrschende Meinung ist die Meinung der Herrschenden. Denn die materiellen Mittel zur Produktion von Meinung sind Eigentum und gehören überwiegend der Bourgeoisie. Das ist übrigens auch ein Gedanke, der so nicht nur in der deutschen Ideologie, sondern auch im ersten Band von Kapital steht. Also müsste man den Staat zerschlagen, um die materiellen Verhältnisse ändern zu können, die notwendig falsches Bewusstsein hervorbringen und die Mittel zur Produktion von Meinung der Bourgeoisie zu entreißen. Andererseits würde das voraussetzen, dass die Idee des Kommunismus zur materiellen Gewalt geworden ist und die Massen ergriffen hat. Ein scheinbar unlösbarer Widerspruch. Anscheinend müssen wir vor der Aufgabe der Revolution kapitulieren. Scheinbar unlösbar ist dieser Widerspruch, wenn man in metaphysischer Weise nur das selbsterhaltende und nicht das selbstzerstörende Moment der bürgerlichen Gesellschaft sieht. Die Verhältnisse führen notwendig zur Rebellion der ausgebeuteten und unterdrückten Massen, zum Klassenkampf des Proletariats. Die Bourgeoisie kann das Proletariat nicht vernichten, weil es das Proletariat braucht. Aber das Proletariat kann die Bourgeoisie vernichten, weil es die Bourgeoisie bloß für ihr systemimmanentes Interesse braucht. Und weil im Proletariat keine metaphysische Kraft wirkt, die es zur ewigen Wiederholung seiner vergangenen Fehler zwingt, wird es notwendig siegen. Der Zerschlagung der Diktatur der Bourgeoisie durch die proletarische Revolution folgt der Aufbau der Diktatur des Proletariats und der Aufbau des Kommunismus. Auf alle Folgeprobleme hat der wissenschaftliche Sozialismus, des Marxismus, Leninismus, Maoismus Antworten. Und man kann sich auch die Geschichte der Arbeiterbewegung und des Aufbaus des Sozialismus angucken und selber daraus Schlüsse ziehen. Aber soweit erstmal als erste Stellungnahme gegen metaphysisch und eklektizistisch begründete Kapitulation und trotzkistische Trübsal. Ja, der Zugang, den Exit sucht bzw. zum Teil geschaffen hat zur politischen Ökonomie, sieht schon da etwas anders aus. Ich will versuchen, das etwas darzustellen. Der Ausgangspunkt wäre ein Verständnis von Kritik der politischen Ökonomie, das an der Kritik der destruktiven Logik des kapitalistischen Kapitalakkumulation anknüpft. Also eine Kritik der destruktiven Logik des Kapitalverhältnisses selbst. Und genau das wäre als dialektisch zu verstehen, weil es eine Kritik durch Darstellung aus den inneren Widersprüchen des Kapitalverhältnisses selbst darstellt. Kapitalismus, anknüpfend an den Marx der Grundrisse, wäre zu verstehen als, oder das Kapital wäre zu verstehen als prozessierender Widerspruch. Auf den Widerspruch komme ich später noch. Zunächst einmal ist mir der Begriff prozessierender Widerspruch wichtig. Die Formen, in denen sich die Warenproduktion darstellt, also Geld bzw. Kapital, Ware, Arbeit, Subjekt, sind keine statischen Formen, die so als ewig sich in der Immanenz des Kapitalismus sich verewigt darstellen lassen, sondern die in einem dialektischen Verhältnis zu den Phänomenen stecken, also zu den Erscheinungsformen. Und insofern ist ein wesentlicher Bestandteil von Dialektik diese Beziehung, diese widersprüchliche Beziehung zwischen der Form der Warenproduktion und der Art und Weise, wie sie sich in den verschiedenen Phänomenen darstellt. Und genau das ist ein geschichtlicher und kein metaphysischer Widerspruch. Im Blick auf die Rezeption von Marx hat Robert Kurz, und das halten wir für entscheidend, einen Unterschied oder auch einen gewissen Widerspruch herausgearbeitet, nämlich einerseits zwischen dem Marx, der um Emanzipation der Arbeiterklasse kämpft, und dem Marx als Kritiker der Fetischverhältnisse des Kapitals, beziehungsweise des Kapitalverhältnisses. Zunächst der Marx im Blick auf die Emanzipation der Arbeiterklasse. Das ergibt sich aus der Notwendigkeit in der Zeit, in der Marx lebte, nach Befreiungsmöglichkeiten für die Arbeiterklasse zu suchen. Und die wurde ausgefochten als Kampf der Arbeit gegen das Kapital, als Kampf um Verbesserung der materiellen Lebensbedingungen, um gleiche Rechte und. Ziel war es, Warenproduktion und Staat vom Kapital zu befreien und in die Regie der arbeitenden Klasse zu stellen. Das aber, so zeigt die weitere Entwicklung der Geschichte des Kapitalverhältnisses in der Dialektik von Form und Phänomenen, ist eine Perspektive, die zu kurz greift. Weiter greift der fetischismuskritische Marx, der nämlich auf die Konstitution des Ganzen des kapitalistischen Kapitalverhältnisses bzw. des Kapitals als gesellschaftliches Verhältnis ausgreift und genau dieses Verhältnis als eine abstrakte Herrschaft des Kapitalismus in einem im Kapitalverhältnis als Fetischzusammenhang darstellt. Darin treten der Fetischzusammenhang, der konstituiert ist von den Formen Ware, Arbeit, Geld, Staat und so weiter, den Individuen als eine abstrakte Herrschaft gegenüber, in der sie allerdings auch nicht aufgehen und sie zugleich aber gezwungen sind, mitzureproduzieren, weil sie auch nicht aus dieser abstrakten Herrschaft einfach aussteigen können. Entscheidend ist, dass dieser abstrakte Herrschaft eingebunden ist in den irrationalen und destruktiven Zweck des Kapitals, Kapital um seiner selbst zu vermehren, also quasi als irrationalen Selbstzweck. Eine emanzipatorische Perspektive kommt erst in den Blick, wenn es zu einer Kritik dieses Fetischverhältnisses kommt und zu deren Negation. Sozialismus, eine sozialistische Konzeption oder sozialistische Konzeptionen haben auf der Linie dessen, was ich als ersten Strang zu Marx versucht habe zu skizzieren, haben eine Emanzipation im Rahmen dieses Formzusammenhangs gesucht, also als Positionierung der Arbeit gegen das Kapital, im Rahmen von staatlichen Verhältnissen, also quasi im Anknüpfen an den Staat, quasi die Überwindung des bürgerlichen Staats in die Diktatur des Proletariats. Das alles wäre aber kritisch noch einmal zu reflektieren im Blick darauf, dass das eine Emanzipation im Rahmen der Immanenz des Fetischverhältnisses gewesen ist. Und emanzipatorisch käme es eben darauf an, dieses Fetischverhältnis, diese Fetischgesellschaft, diese Fetischform des Kapitalverhältnisses als Ganzes zu kritisieren und zu negieren. Und dann käme eben auch nochmal ein anderes Verständnis von Sozialismus in den Blick, denn der ist nicht einfach obsolet, sondern er wäre genau weiterzuentwickeln, im Blick auf das, was Marx einen Verein freier Menschen genannt hat, und zwar als einen Verein freier Menschen, der Reproduktion und Gestaltung des Lebens unter bewusste Kontrolle der Handelnden bringt, statt sie abhängig zu machen vom irrationalen Selbstzweck der kapitalistischen Fetischvergesellschaftung, also vom Selbstzweck Kapital und seine Selbst zu verlieren. Mit dem Voranschreiten der destruktiven Logik der kapitalistischen Akkumulation ist genau das verbunden, was Marx in den Grundrissen den inneren Widerspruch, also die innere logische Schranke des Kapitalverhältnisses genannt hat, nämlich genau und damit gemeint hat, dass das Kapital, das in der Konkurrenz produziert, notwendig, also logisch dazu gezwungen ist, Arbeit als Grundlage des Verwertungsprozesses zu entsorgen und damit auf eine Schranke gerät, mit der es sich selbst untergräbt. Das ist so lange noch kein Problem, also in der Immanenz des Kapitalverhältnisses, als es Kompensationsmöglichkeiten gibt, nämlich Ausweitung der Märkte, Erhöhung der Warenmenge und. Aber genau diese logische Schranke trifft historisch auf eine Schranke, spätestens sichtbar seit der mikroelektronischen Revolution, wo diese Kompensationsmöglichkeiten erlöschen und das Kapital sich selber die Grundlage abschafft, tendenziell, indem mehr Wertmasse, also mehr Arbeit entsorgt wird und damit weniger Wertmasse produziert werden kann, als kompensatorisch als kompensiert werden kann. Die destruktive Logik des Kapitalverhältnisses zeigt sich wesentlich in Phänomenen wie Sozialabbau, prekären Beschäftigungsverhältnissen, dem Überflüssigwerden von Menschen, zerfallenden Staaten, Zerfall des Weltkapitals und sich verschärfende kriegerische Kämpfe, wie wir sie in der Gegenwart erleben. Das alles könnte man doch jetzt genauer ausführen. Über Marx, die Wertkritik hinausgehend, hat Roswitha Scholz Ansätze der Wertkritik zur Kritik der Wertabspaltung weitergetrieben und gemeint ist damit, dass für den Kapitalismus gleich ursprünglich mit dessen Konstitution gleich ursprünglich verantwortlich ist, nicht nur der Wert, sondern eben auch die Abspaltung. Und damit geht der Kapitalismus mit einem Geschlechterverhältnis einher, das nicht einfach Nebenwiderspruch sein kann. Also, im Kapitalismus wird nicht nur Wert produziert, sondern gleichzeitig ist für die Wertproduktion es notwendig, dass davon abgespalten und weiblich konnotiert für die Reproduktion besorgt wird. So dass also quasi, das ist so unsere Rede von der Wertabspaltung als diese Grundlage der kapitalistischen Konstitution, die gleich ursprünglich ist. Das heißt, das eine kann nicht einfach aus dem anderen abgeleitet werden. Und damit kommen eben auch psychische, symbolische Ebenen mit ins Spiel, die im Blick auf die Konstitution, den Formzusammenhang der Warenproduktion reflektiert werden müssen, aber zugleich nicht darin aufgehen. Und das ist so ein, das ist ein Ansatz der negativen Dialektik und deren Erkenntnistheorie, die sich in diesem Zusammenhang widerspiegelt. Entscheidend ist nun, dass es um einen emanzipatorischen Bruch und eine Negation des Kapitalismus im Blick auf das Ganze seines, des Kapitals als Fetischverhältnis gehen muss. Und das bedeutet eben, den Blick auf Marx anzuknüpfen ist an den Marx als Kritiker des Kapitalverhältnisses, als eines prozessierenden Fetischverhältnisses, das sich im Formzusammenhang von Wert und Abspaltung, Geld, Arbeit, Staat, Subjekt etc. Darstellt. Und für eine emanzipatorische Überwindung kann eben nicht einfach ein Element aus diesem Fetischzusammenhang herausgeglaubt werden und von daher jetzt eine emanzipatorische Perspektive halluziniert werden. Und was wir in der Gegenwart erleben, ist, dass die Akkumulation ins Leere läuft, die Subjekte nackt dastehen und dennoch sowohl der Fetischzusammenhang der Warenproduktion als auch die Subjekte sich im Leerlaufen des Akkumulationsprozesses unter dem Zwang stehen, sich darstellen zu müssen. Und genau das ist eine Problematik, die auf nichts, tendenziell auf Vernichtung hinausläuft, sodass eben eine emanzipatorische Überwindung des Kapitalismus als des Fetischzusammenhangs von Wert und Abspaltung eine unverzichtbare Perspektive wird. Ja, dieses Podium heißt, was ist das Kritische der Kritik der politischen Ökonomie? Und ich würde sagen, diese Frage hat durchaus ihre Berechtigung, an dieses Podium gestellt zu werden, weil in der Linken, die sich auf Marx beruft, tatsächlich Uneinigkeit über diese Frage herrscht. Ich möchte da gerne zwei Positionen gegenüberstellen, die möglicherweise dann in der Diskussion hier auf dem Podium auch Dissense offenbaren oder markieren können, werden wir dann sehen. Die eine Position, die entnimmt den ersten Kapiteln von Das Kapital, also die Kapitel, in denen Marx Ware, Wert und Geld bestimmt, keine Kritik an diesen Kategorien. In Josef Stalins ökonomischen Schriften findet man zum Beispiel keine Kritik daran. Da wird vielmehr zu Ware und Wert positiv festgehalten, dass sie im Sozialismus für sowas wie Rentabilität in der Wirtschaft sorgten, was angeblich gut sei. Für eine andere Position sind diese ersten drei Kapitel des Kapitals, wie gesagt, der Part zu Ware, Wert und Geld, auch das Fetischkapitel ist da vorhanden, für die ist das absolute Zentrum von Marx' Kritik am Kapitalismus. Die sich an diese Kapitel anschließende und darauf aufbauende Kritik der Ausbeutung der Lohnabhängigen durch das Kapital, die wird von dieser Position als nebensächlich betrachtet. Zum Beispiel in der Selbstdarstellung der Zeitschrift Exit wird der Gegensatz von Kapital und Lohnarbeit, die Aneignung des Mehrwerts durch das Kapital, als uninteressant abgetan. Es komme einzig auf den Selbstzweckcharakter des Werts und das fetischisierte Bezugssystem beider Klassen an, so heißt es da. Beide Positionen, die ich jetzt so dargestellt habe und wissen habe, halte ich für falsch und ich möchte mit meinen Ausführungen gern verdeutlichen, wieso ich das ausgeführt für falsch halte. wird dazu kurz Marx' Bestimmung des Werts und dann Marx' Bestimmung des Mehrwerts grob skizzieren und das Kritische an diesen Bestimmungen aufzeigen. Wenn die Zeit dann noch reicht, werde ich am Ende die Frage nach der politischen Ökonomie und der Dialektik kurz noch adressieren. Eine Vorbemerkung noch: Marx ist kein Säulenheiliger, keine unfehlbare Autorität. Er hat auch Sachen geschrieben, die nicht stimmen. Wenn man sich heute auf theoretische Aussagen von Marx über den Kapitalismus bezieht, dann sinnvollerweise nur deshalb und nur da, wo seine Analysen stimmen, wo sie zutreffend sind, wo sie auch den heutigen Kapitalismus sinnvoll auf den Begriff bringen und kritisieren helfen. Das, was ich im Folgenden von Marx referiere, halte ich für zutreffend. Nicht, weil Marx es sagt, sondern weil sich das in der Wirklichkeit wiederfinden lässt. Ich würde das der Einfachheit halber nicht jedes Mal eigens dazu sagen. Zunächst zu Marx' Kritik an Warenproduktion und Wert. Was Marx dazu ausführt, fasst sich in etwa so zusammen. Der Reichtum, auf den es in dieser Gesellschaft ankommt, ist nicht der Gebrauchswert einer Ware, also dass man sich mit einem Rock bekleiden kann oder dass ich eine Birne essen kann. Es ist der Wert einer Ware, auf den es als Reichtum ankommt. Wie viel kriege ich für eine Ware im Austausch? Die meisten haben das sicherlich schon mal gehört oder wissen das. Der Wert einer Ware bestimmt sich laut Marx durch die Arbeitszeit, die zur Produktion einer Ware erforderlich ist. Dazu wäre einiges Genaueres zu sagen. Wieso bildet Arbeit eigentlich den Wert? In welcher Form bildet Arbeitszeit den Wert? Das wären dann bei Marx so Stichworte wie gesellschaftlich durchschnittlich notwendige Arbeitszeit, abstrakte Arbeit. Da abstrahiere ich jetzt ein bisschen, wirklich nicht genau darauf ein. Festhalten kann man aber, dass Arbeit das Maß des Werts ist. Und schon an dieser Stelle sollte eigentlich klar sein, um was für eine unvernünftige Produktionsweise es sich beim Kapitalismus handelt und dass auch Warenproduktion unvernünftig ist. Der im Kapitalismus entscheidende Reichtum, der Wert, hat sein Maß darin, wie viel Arbeit verausgabt wurde. Viel notwendige Arbeit macht einen Gegenstand wertvoll. Kostet die Herstellung des Gegenstands weniger Arbeit, ist er weniger wertvoll. Also das heißt, ausgerechnet Arbeit, die natürlich immer mit Anstrengungen einhergeht, begründet so den Reichtum, auf den es im Kapitalismus ankommt, nicht die konkrete Nützlichkeit eines Dings. Das ist ziemlich absurd. Ich möchte das aber auch noch ein bisschen illustrieren. Sagen wir, so ungefähr bringt Marx dieses Beispiel auch im Kapital, die Produktion eines Produkts ist in der Gesellschaft produktiver geworden hinsichtlich des Gebrauchswerts. Zum Beispiel, es lassen sich dank neuer Maschinen nun 100 Röcke, Marx spricht auch von Röcken, deswegen ich auch, an einem Tag, also 100 Röcke statt 50 Röcke produzieren. Der materielle Reichtum in Form von Röcken ist gewachsen. In einer vernünftigen Gesellschaft ohne Warenproduktion und Wert, die sich am Gebrauchswert orientiert, können die Produzenten des Produkts sich nun dazu entschließen, einen gewachsenen materiellen Reichtum zu genießen, der nun doppelt so groß ist wie vorher. Sie könnten sich genauso gut dazu entschließen, weniger als vorher zu arbeiten und dabei schlicht denselben materiellen Reichtum wie vorher zur Verfügung zu haben. Also die 50 Röcke von vorher bei weniger Arbeitszeit benutzen, gebrauchen. Ihr Reichtum wäre damit in Form von freier Zeit gewachsen. Marx sprach in den Grundrissen auch von Disposable Time als Warenreichtum. Wenn nun aber dasselbe im Kapitalismus oder in einer Warenproduktion passiert, man kann wegen neuer Maschinen 100 statt 50 Röcke am Tag produzieren, sieht das Ganze anders aus. Der Reichtum, auf den es ankommt, der wertmäßige Reichtum, wäre nicht gewachsen. Die Arbeitszeit bildet ja den Wert und dass man in derselben Arbeitszeit mehr Gebrauchswerte, also Röcke, produziert hat, ist dafür unerheblich. Man hat an einem Arbeitstag trotz mehr Röcken dieselbe Wertsumme produziert. Produzenten und Kapitalisten müssten also, um nicht wertmäßigen Reichtum einzubüßen, genauso lange arbeiten wie zuvor. Der Reichtum ist in keiner Weise gewachsen durch eine produktivere Arbeit. Das heißt, kleines Resümee, das Verhältnis von Arbeitsaufwand und Ertrag in Form von gesellschaftlich gültigem Reichtum ist in einer Warenproduktion, wo das Wertgesetz gilt, ein ziemlich absurdes und daher gehören Ware und Wert auch kritisiert und abgeschafft. Das erstmal dazu. Nun zum nächsten Abschnitt von meinem Input, zur Kategorie des Mehrwerts und daran anschließend eine Kritik von Lohnarbeit und Kapital, sehr grob runtergebrochen. Einige Marxisten, ich würde auch sagen Wertkritiker, machen das immer wieder, sagen oder die heben hervor, dass Lohnabhängige und Kapitalisten ja alle Teil des Systems sind, die alle irgendwie Zwängen, Fetischzwängen unterworfen sind. ganz, ganz abstrakt ist das auch nicht falsch. Es ist aber eine schlechte Abstraktion, die alle Unterschiede wegwischt. Es verkennt nämlich völlig, wie fundamental unterschiedlich die Zwänge für Lohnarbeiter und Kapitalisten aussehen. Dazu sollen die folgenden Ausführungen auch dienen. Kapitalisten setzen Geld ein, um mithilfe von Produktionsmitteln und Arbeitskräften einen Mehrwert zu erzielen. Ich könnte auch sagen, sie verwerten den Wert, sie vermehren ihr Geld. Marx wirft im Kapital die Frage auf, woher dieser Mehrwert stammt. Marx kommt zu dem Resultat, dass nur die Lohnarbeiter, die für den Kapitalisten arbeiten, diesen Mehrwert produzieren können. Und das geht in etwa wie folgt. Die Lohnarbeiter verkaufen ihre Arbeitskraft, das heißt die Arbeitsvermögen, an den Kapitalisten. Den Wert dieser Ware erhalten sie, im gesellschaftlichen Durchschnitt zumindest, tatsächlich auch bezahlt. Sie werden nicht betrogen vom Kapitalisten. Der Wert der Ware Arbeitskraft entspricht dabei dem Wert der Lebensmittel, welchen die Lohnabhängigen brauchen, um sich als arbeitsfähige Individuen für den Kapitalisten zu erhalten. Das heißt, sie können durchschnittlich so viel Lebensmittel konsumieren, um sich als funktionierend für den Kapitalisten zu erhalten. Der Mehrwert wird auf dieser Grundlage nur im Produktionsprozess erschaffen. Der Lohnarbeiter, wenn er für den Kapitalisten arbeitet, dann schafft er in dieser Zeit Wert. Sagen wir nun, der Lohnarbeiter arbeitet 8 Stunden pro Tag. Nach einer bestimmten Zeit, sagen wir 3 von 8 Stunden, hat er den Wert der Lebensmittel, den Wert der Ware Arbeitskraft produziert. Die restlichen 5 Stunden arbeitet der Lohnarbeiter umsonst für den Kapitalisten und produziert den Mehrwert. Der Lohnarbeiter arbeitet daher einen festen Teil seiner Arbeitszeit nicht für sich, sondern bereichert den Kapitalisten. Das ist mit Ausbeutung gemeint und das ist dann auch völlig egal, ob man jetzt irgendwie einen prekären Job bei Amazon hat oder nach Tarifvertrag irgendwie in der Automobilindustrie arbeitet. Das Prinzip ist beides mal das Gleiche. Bevor ich da jetzt noch auf die Folgen sozusagen, die kritische Spitze da auch noch eingehe, vielleicht noch Folgendes. Die Ausbeutung ist im Kapitalismus nicht offensichtlich. Es sieht so aus, als würde die komplette Arbeit mit Lohn bezahlt. Dass sich hinter dieser Erscheinung aber Ausbeutung im beschriebenen Sinne verbirgt, muss man sich wissenschaftlich kritisch erschließen. Aber nun zu den Folgen, was ich über den Mehrwert gesagt habe. Die Existenz der Lohnabhängigen sieht aufgrund dessen nach beiden Seiten hin nicht rosig aus. Nicht rosig aus. Nach der einen Seite der materiellen Versorgung und die andere Seite, das wäre die Belastung oder sogar der Verschleiß durch Arbeit. Zur materiellen Seite, die Lohnabhängigen sind per Ausbeutung vom Reichtum ausgeschlossen, den sie selbst produzieren. Ja, sie können sich mitunter ein Auto leisten, um dann zur Arbeit zu fahren, oder einen Urlaub, um sich von den Strapazen der Arbeit für ein paar Wochen im Jahr zu erholen. Es ist wiederum aber auch kein Wunder, dass viele Lohnabhängige sich selbst das nicht leisten können und im absoluten materiellen Elend leben, in engen, schimmeligen Wohnungen oder sich nur Discounter-Fraß leisten können. Grundsätzlich besteht der Ausschluss vom Reichtum darin, dass die Massen an gesellschaftlichen Reichtum, den die Lohnabhängigen produzieren, den Kapitalisten zukommt, von den Kapitalisten über den Mehrwert angeeignet wird. Nur für das Kapital reproduzieren können die Lohnabhängigen sich. Das erklärt auch die moderne Armut. Das zur Seite des Materiellen, zur anderen Seite der Arbeit ist mit dem, was ich beschrieben habe, über den Mehrwert gesetzt, dass der Kapitalist die Lohnabhängigen, solange es geht, für sich arbeiten lässt, weil das seinen Mehrwert vergrößert. Dass Leute durch Arbeit verschleißen, sich Burnouts, kaputte Wirbelsäulen und wer weiß was von der Arbeit holen, ist damit überhaupt nicht überraschend. Dass die meisten Menschen auch im Zeitalter von rasanten technischen Entwicklungen, KI, Robotik, teilweise sogar vollautomatische Fabriken, dass die meisten Menschen trotzdem keineswegs mehr freie Zeit genießen können, sondern den Großteil ihres wachen Lebens arbeiten müssen, ist damit ebenfalls gesetzt. All das liegt im Interesse des Kapitalisten nach Mehrwert, nicht an irgendeinem Arbeitsfetisch, dem alle komischerweise auf den Leim gegangen sind. Diese beiden Hinsichten, die ich da jetzt beschrieben habe, materielle Armut und entbehrungsreiches Arbeiten, da würde ich sagen, das sind tatsächlich die zentralen Messlatten von Marx und Kapital, die Hinsichten, nach denen er den Kapitalismus kritisiert. Nicht philosophische Kategorien wie eine verletzte Autonomie des Subjekts, eine angebliche Entfremdung in der Moderne oder Wertvorstellungen wie Ungerechtigkeit. Genau. Das Kapital und sein Hunger nach Mehrwert und die Folgen, die das für die unabhängige Menschheit mit sich bringt, das, würde ich sagen, ist das Zentrum von Marx' Kritik der politischen Ökonomie. Hier wird eigentlich erst der ganze Skandal der kapitalistischen Produktionsweise greifbar. Wenn man nach dem Kritischen der Kritik der politischen Ökonomie fragt und auch nach dem politischen Gehalt dieser Kritik, dann schließt das die Kritik an Ware und Wert ein. Die habe ich ja versucht zu Anfang zu skizzieren. Zentral aber meint es eine Kritik von Lohnarbeit, die dafür sorgt, dass der Alltag der meisten Menschen geprägt ist von materieller Armut und jeder Menge anstrengender, teils sogar ruinöser Arbeit. Wir wurden auf diesem Podium neben dem Kritischen der Kritik der politischen Ökonomie ja auch noch nach der Kritik von Marx an der bürgerlichen politischen Ökonomie gefragt und auch dazu, ob Marx' Kritik der politischen Ökonomie dialektisch sei. Dazu nur ganz kurze Bemerkungen. Zur Kritik an der bürgerlichen politischen Ökonomie, also Smith und Ricardo, würde ich sagen, dass diese eher von historischem, nicht aktuellem politischem Interesse ist und einen die Kritik von Marx an Smith und Ricardo heute auch nicht mehr weiterbringt. Die heutige VWL vertritt, also die Volkswirtschaftslehre, sozusagen die modernen Nachfolger, vertreten komplett andere Dinge, unter anderem ja auch gar keine Werttheorie mehr. Zur Frage nach der Dialektik zwei kurze Bemerkungen. Erstens, weil es immer wieder behauptet wird, würde ich erstmal festhalten, man muss wirklich keinen Schimmer von Dialektik oder Hegel haben, um das Kapital zu lesen oder zu verstehen. Also du hattest den philosophischen Nachlass von Lenin erwähnt, der sagt da irgendwie auch, man muss erst den kompletten Hegel studieren, um das Kapital zu lesen. Das halte ich für Humbug. Gibt es auch aus ganz anderen Ecken, irgendwie aus der neuen Marx-Lektüre, da wird Lenin dann sogar zustimmend zitiert. Aber das halte ich wirklich für Quatsch. Das Kapital ist wirklich keine leichte Schrift, das will ich damit gar nicht sagen, aber mit einem entsprechenden Durchhaltevermögen und am besten gemeinsam mit anderen kann man diese Schrift vollkommen aus sich selbst heraus verstehen. Das vielleicht das eine. Das zweite, dazu finden sich im Kapital dialektische Figuren oder Darstellungsweisen. Gibt es da eine Negation und Negation der Negation und Wesen der Erscheinung und sonst was. Ich würde sagen, das hält eigentlich an diesem Buch nur irgendwelche logischen Formalia fest und macht etwas völlig anderes als Gesellschaftskritik. Genau das habe ich aber versucht, hier zu zeigen, worin diese Gesellschaftskritik besteht und halte das für entscheidend. Weil ich sagen würde, dass die gestellten Fragen an das Podium von einer Kritik der heutigen Gesellschaft eher wegführen, habe ich sie größtenteils ignoriert. Ich bin notfalls trotzdem dazu vorbereitet, über die zu diskutieren. Mein Wunsch an dieses Podium wäre allerdings, über die politisch relevantere Frage zu diskutieren, wie eine angemessene Kritik des Kapitalismus aussieht, was man dafür bei Marx' Kritik der politischen Ökonomie lernen kann. Genau das wollte ich mit meinem Beitrag aufzeigen. Okay, vielen Dank schon mal. Jetzt zweite Runde, ihr könnt aufeinander reagieren. Ihr wurdet ja auch explizit oder implizit auch angesprochen während den Beiträgen. Da gibt es bestimmt einiges, was es so zu diskutieren gäbe. Möchte jemand von euch anfangen, gerne? Alles klar, dann. Ja, also einmal zu dem Genossen Armin. Ich stimme mit den Ausführungen zur Kritik der politischen Ökonomie, also zum Wert und zum Mehrwert, tatsächlich vollkommen überein und sogar mit der Anmerkung zu Stalin, worauf ich nochmal eingehen werde, nachdem ich auf die Ausführungen des wertkritischen Genossen eingegangen bin. Dieses Gegenüberstellen von Immanenz und Transzendenz, von einerseits systemimmanenten Interessen und andererseits einer Praxis, die aus der Kritik der Verhältnisse folge und dann den Kapitalismus abschaffen würde, was wir dann ja Transformation und nicht Revolution nennen. Das ist eine metaphysische Art und Weise, das Ganze zu betrachten, weil es die Vermittlung dieser Dinge miteinander durchstreicht und sie absolut gegenüberstellt, als hätten sie nichts miteinander zu tun. Und dementsprechend ist auch eure Kritik am Klassenkampf falsch. Also einmal in Bezug auf den Tageskampf. Ihr sagt, ein Tageskampf ist ein Tageskampf ist ein Tageskampf und ist nicht die Revolution. Und das verkennt völlig, worauf der Genosse Armin auch eingegangen ist, dass die Leute, wenn sie versuchen, hier den Ausschluss, der durch das Eigentum gesetzt ist, zu überwinden, an die Sachen ranzukommen, die sie brauchen, sind sie darauf angewiesen, Geld zu verdienen. Das einzige Mittel, das sie dafür haben, ist, ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Und das führt notwendig zur Ausbeutung, zu einer Arbeit, die scheiße ist. Ja, und das ist die Verausgabung von ihrem Hirnmuskel und Nerv und sie leiden darunter. Und die Situation, die dabei herauskommt, ist, dass sie gerade genug Geld haben, um die Arbeitskraft wieder zu reproduzieren. Und da kann auch kein Tageskampf was dran ändern. Und das merken sie im Tageskampf. Und was sie im Tageskampf noch merken ist, dass wenn sie sich kollektiv organisieren und gemeinsam kämpfen, dann können sie Dinge erreichen, die sie alleine nicht erreichen können. Und das ist das transzendierende Moment. Genauso metaphysisch ist eure Kritik am Sozialismus. Ihr sagt im Sozialismus, da gibt es ja immer noch Waren, da gibt es ja immer noch Geld, da gibt es ja immer noch Tausch. Das ist ja das Gleiche wie der Kapitalismus. Das ist ja immer noch in der Immanenz gefangen. Und das ist im Grunde genommen, also, ja gut, er sagt, ich soll nicht auf logische Formalitäten eingehen, aber von der logischen Figur her ist das die gleiche Art und Weise, wie Extremismustheorie funktioniert. Es ist nicht das, es ist nicht der Kommunismus, also ist es schlecht. Und darüber, dass eine relative Identität zum Kapitalismus existiert, dass Dinge, die es im Kapitalismus auch gibt, die gibt es auch am Anfang im Sozialismus, sagt ihr, das ist restlos identisch miteinander. Und es stellt sich völlig ignorant dazu, also tatsächlich, also leugnet ihr das dann einfach, dass die Leute, die den Sozialismus aufgebaut haben, die die Revolution tatsächlich gemacht haben, den Kommunismus wollten. Also kein Marxist-Leninist dieser Welt und kein Maus stellt sich hin und sagt, Kommunismus wollen wir nicht, wir wollen einfach nur verstaatlichte Kapitalakkumulation. Also dieser Strohmann, den ihr da aufbaut in eurer Selbstdarstellung, den gibt es einfach nicht. Was gemacht wurde war, es gibt einen Widerspruch zwischen Avantgarde und Massen. Es gibt Leute, die waren Kommunisten. Also es gab in der Revolution Leute, die waren Kommunisten, die wollten Kommunismus. Und dann gab es ganz schön viele Leute, die wollten Brot und Frieden. Und dann hat man im Kriegskommunismus in der Sowjetunion zum Beispiel ziemlich viele planwirtschaftliche Elemente eingeführt. Was dabei herausgekommen ist, ist der Aufstand von Kronstadt. Dass Bauern und Handwerker gesagt haben, nein, wir wollen unsere eigene Werkstatt, wir wollen unsere eigene Scholle, wir wollen Warentausch. Und dafür auf die Straße gegangen sind und versucht haben, die Diktatur des Proletariats zu beenden. Mit Gewalt. Und gegen Juden waren sie auch. Und darauf folgte zum Beispiel die neue ökonomische Politik. Okay. So, das heißt, es ist der Versuch, ohne Zwang gegen die Leute anzuwenden, Schritt für Schritt Richtung Kommunismus zu kommen. So, einen kurzen Kommentar noch zum Mandelzweig. Stalin hat gewisse Fehler in seinen ökonomischen Schriften gemacht und daraufhin gab es eine Kritik aus China. Was da zum Beispiel einer der wichtigsten Texte ist, das sogenannte Shanghai Textbook, ist auf Englisch auch im Internet zu finden. Und in diesem Buch wird darauf eingegangen, inwiefern das Wertgesetz nicht völlig außer Kraft ist, wenn man, aufgrund dessen, dass die Leute noch nicht Kommunismus wollen, bürgerliche Elemente in der Ökonomie hat. Inwiefern das ein Problem ist, inwiefern man das überwinden muss und inwiefern übrigens auch der Warenfetisch zu kritisieren ist. Das ist nichts, was der sogenannte Traditionsmarxismus nicht tut. So, ich muss zum Ende kommen. Danke. Mach ich weiter? Wie ihr wollt, also. Ist mir egal. Mir ist auch egal. Dann bleiben wir da rein. Ja. Ne, ich finde, das ist schon so ein etwas merkwürdiges Verständnis von Metaphysik, was da so zutage tritt. Was soll das sein, Metaphysik? Jetzt könnte man natürlich also über den Begriff anfangen nachzudenken, was Metaphysik also im Kern eigentlich meint, oder was Metaphysik vom Begriff her meint. Mir ist aber was anderes wichtiger. Noch einmal deutlich zu machen, dass es genau nicht um wie auch immer verstandene Metaphysik bei Exil geht, sondern genau darum, aus der Immanenz der Verhältnisse eine Kritik zu entwickeln. und zwar aus der Dialektik dieser Verhältnisse festgemacht so am Begriff des prozessierenden Kapitalverhältnisses und seiner Irrationalität. Und um das emanzipatorisch zur Geltung zu bringen, und ich denke, das ist wirklich die entscheidende Frage meiner Meinung nach so für uns, also in welche Richtung können wir uns da mit emanzipatorischer Kritik bewegen. Dafür sind, um es nochmal so versuchen deutlich zu machen, Formen von Dialektik entscheidend, die ich nennen würde, und zwar, das ist keine Metaphysik, sondern eine immanente Kategorie, immanente Kategorien, die Dialektik zwischen dem, was der Formzusammenhang des Kapitalismus meint, im Grunde genommen, wenn man da wird dann oft gesagt, ja, das ist essentialistisch, das ist ein Wesen. Man könnte Form ist im Grunde ist kein anderer Begriff als, jetzt können wir in die Metaphysik einsteigen, Form ist griechisch Usia und das meint Wesen. Das ist aber genau kein ewiges Wesen, kein überzeitliches Wesen, sondern ist ein Ausdruck eines Wesens, das sich nur darstellt im Zusammenhang mit den Entwicklungsprozessen des Kapitalverhältnisses. Insofern hat das mit Metaphysik nichts, aber auch gar nichts zu tun. Und genau aus dieser Widersprüchlichkeit zwischen der Warenproduktion als Formzusammenhang und den Phänomenen, in denen sie sich darstellt, ergibt sich eine emanzipatorische Kritik. Und da reicht es nicht, Marx-Exegese zu machen und so zu tun, als ob da im Grunde genommen alles schon wissenschaftlich grundgelegt wäre, sondern es kommt genau darauf an, anti-identitätslogisch genau auf das Verhältnis von Formzusammenhang und Erscheinungen und damit auch auf eine Entwicklung dieses, einfach den Prozess dieses Formzusammenhangs zu sehen, und erst daraus kann eine emanzipatorische Kritik entstehen. Dieses, wenn wir sagen, Arbeit und Kapital ist nicht der entscheidende dialektische Gegensatz, dann ist damit auch keine Metaphysik gemeint, sondern man könnte ja eher jetzt umgekehrt sagen, ob es nicht so war, also von Metaphysik würde ich dann jetzt nicht reden, sondern ob es eine Ontologisierung der Arbeit gibt, im ewigen Rekurs auf die Arbeit als emanzipatorisches Potenzial, sondern von dem Ansatz, den ich versucht habe eben darzustellen, also aus der Dialektik zwischen Form und Erscheinung, und zwar als Prozess, kann oder wird deutlich, dass Kapital und Arbeit in diesem Formzusammenhang integriert sind, dass es also nicht darum geht, Kapital sich quasi auf den Standpunkt der Arbeit zu stellen und Arbeit zu einem emanzipatorischen Gegensatz zum Kapital zu machen. Dabei bleibe ich in der Immanenz des Formzusammenhangs und kann nicht zu einer emanzipatorischen Kritik kommen, weil ich keine Zeit mehr habe, nenne ich das andere nur noch, zu fragen wäre, ob sich aus der Dialektik von Stoff und Form eine emanzipatorische Perspektive entwickeln lässt, als aus dem Klassiker Kapital-Arbeit, ein Satz. Und es reicht eben, glaube ich, auch nicht auf das berühmte Fetischkapitel zu gucken, sondern genau dieses Fetischkapitel mit der Reflexion auf das Kapital, nicht was als in der Einzelware sich darstellt, sondern als Kapitalverhältnis im Gesamt des Kapitals als prozessierenden Widerspruch. Okay. Okay, zunächst zu Georg von Sperling. Das mit Stalin, was sich da eingeflochten hat, das war tatsächlich, da hätte ich sonst die Frage gestellt, du hast jetzt im Prinzip schon beantwortet. Ihr bezieht euch auf Stalin, Lenin, Mao, ich nicht. Aber gut, zu deinen Ausführungen. Du hattest gesagt, die praktischen Schlüsse aus der Kritik, also ich glaube, das war bei den drei Bestandteilen des Marxismus von Lenin, das sei der wissenschaftliche Sozialismus. Das würde ich sagen, ist ein anderes Verständnis, also wissenschaftlicher Sozialismus ist ein Begriff von Marx und Engels auch, und die haben damit, würde ich sagen, genau ihre Ökonomiekritik, ihre Kritik der politischen Ökonomie gemeint, im Vergleich zu utopischen Sozialisten, wirklich wissenschaftlich nachweisen, wieso der gesamte Kapitalismus, Wert, Ware, Kapital, Lohnarbeit über den Haufen geschmissen wird. Das nicht einfach nur zu sagen, man könnte sich irgendwelche schöneren utopischen Gesellschaften vorstellen. Das würde ich erstmal kontrastieren im Sinne von wissenschaftlicher Sozialismus. Ich würde aber auch eine Kritik daran machen. Ich würde sagen, praktische Schlüsse aus einer Kritik, da ist man eigentlich in der Frage von Strategie und damit immer bei was Spekulativen. Und da sind wissenschaftliche Schlüsse, wie man sie, okay, Wert, woher kommt der, ja, das muss notwendig durch Arbeit, durch gesellschaftlich durchschnittliche Arbeitszeit und so weiter. Solche wissenschaftlichen Schlüsse lassen sich auf dem Feld der Praxis nicht machen. Da kann man sozusagen drüber diskutieren, über Strategien, aber das bleibt spekulativ und deswegen fände ich es auch falsch, das als wissenschaftlichen Sozialismus, wo sich notwendige Schlüsse ziehen lassen, zu bezeichnen. Genau, dann meintest du, dass die Kritik der politischen Ökonomie bei Marx dialektisch sei, was jetzt, ich glaube, Smith und Ricardo angeht. Das stimmt ja, dass bei Smith und Ricardo die abstrakte Gemeinsamkeit von Marx und Smith und Ricardo ist, Wert gibt es, Wert hat irgendwas mit Arbeit zu tun. Aber dass Marx und Engels da überhaupt was Richtiges rausschälen, das liegt nicht daran, dass man immer irgendwie dialektisch oder überall was Richtiges rausschälen kann, weil bei der Vulgärökonomie, das sind die anderen Ökonomen, mit denen Marx sich auseinandergesetzt hat, da findet Marx tatsächlich so gut wie gar nichts Richtiges mehr, weil die eigentlich nur am Rechtfertigen sind, überhaupt nicht mehr am wissenschaftlich irgendwas nachweisen. Insofern würde ich nicht sagen, immer muss es dialektisch sein, nein, manche Sachen sind auch einfach komplett falsch. Bei Smith und Ricardo gibt es vielleicht ein paar Dinge zu entdecken. Wir würden vielleicht noch ein paar weitere Sachen einfallen, aber ich würde sehr gerne auf jeden Fall auch noch auf das, was Herbert Böttcher von Exit gesagt hatte, eingehen. Du hattest jetzt gegenübergestellt den Marx, der die Emanzipation der Arbeiterklasse will, und den Marx, der die Emanzipation von Fetischverhältnissen will. Und dass das eine sei total systemimmanent und irgendwie auch schon erledigt und so und auch nicht richtig und so. Dem würde ich ganz klar widersprechen. Also du meintest so, ja, damals war das irgendwie vielleicht notwendig, dass die irgendwie ihre Lebensbedingungen verbessern, vielleicht am Arbeitstag, ich weiß nicht, was du vor Augen hattest, aber ich vermute das, um ihre Rechte und so weiter. Heute ist das völlig egal, weil das ist ja geschehen. Also mein Input... Egal was? Das ist ja geschehen historisch sozusagen. Ach so, das ist heute egal. Das ist heute egal, so habe ich dich verstanden. Ja. So habe ich dich verstanden, da würde ich eben sagen, mit meinen Ausführungen auch sozusagen, unter welchen Bedingungen die Arbeiterklasse eben arbeiten und leben muss, ist, wenn man diesen Begriff jetzt verwenden will, Emanzipation der Arbeiterklasse eben nicht erledigt, abgegolten, sondern genau darum ging es auch immer noch. Das ist die Masse der Menschheit sozusagen, die ausgebeutet wird und ja, die in diesem System einfach ständig ja, darunter leidet, unter diesem System. Noch vielleicht so ein abstrakterer Punkt zu dem, was du jetzt gesagt hattest. Mir kommt es tatsächlich fast ein bisschen vor, bei dem, was du sozusagen, du hast immer Fetischkritik und sowas, ist der Kapitalismus wirklich nur eine Beleidigung des Verstandes und ist da überhaupt gar kein materieller Schaden dabei? Weil also für mich klingt das so krass, lauter Fetischverhältnisse, irgendwie alles voll, keiner ist autonom, alles irgendwie nur Zwänge und so. Ja, klar, der Kapitalismus ist schon eine Produktionsweise, die Produktionsweise, die Menschen beherrschen nicht die Menschen, die Produktionsweise. Das ist abstrakt richtig, aber der Kapitalismus ist eben mehr als nur eine Beleidigung des Verstandes. Das ist einfach eine Sache, unter der Menschen tagtäglich materiell leiden. Und das habe ich bei dir jetzt irgendwie gar nicht rausgehört. Oder es stand sehr komisch dann daneben. Das vielleicht meine Ausführung. Okay, jetzt würde ich die Diskussion mit dem Publikum teilen wollen. Stellt gerne Fragen, wenn ihr wollt. einmal kurz, wenn ihr richtig eine Diskussion haben wollt, also lieber sind mir Fragen, die auch beantwortbar sind und die jetzt nicht so viel Raum beanspruchen, dass die anderen danach keine Zeit mehr haben. Also nur der Hinweis darauf, aber wir sind jetzt auch nicht so krass viele, von daher, ja. Wenn ihr eine Frage stellt, dann am besten konkret an einen Speaker oder wenn ihr sie ans ganze Podium stellen wollt, dann ja, dann wäre noch an alle. Wenn ihr noch ein bisschen Zeit zum Überlegen braucht, könnte ich ja schon mal eine Frage stellen. Vielleicht einmal an dich, Herbert. Die Frage, wieso die Kritik des Fetischcharakters nicht in der Diktatur des Proletariats geborgen ist. Also im Allgemeinen nicht oder historisch spezifisch, jetzt bei der russischen Revolution oder bei den Revolutionen, die es im 20. Jahrhundert gab. Und wenn er darin nicht geborgen war, wussten die das dann nicht? Also weil erst im Zuge der neuen Linken und der aufkommenden Wertkritik diese Einsichten entstanden sind? Oder waren das politische Fehleinschätzungen? Und vielleicht eine anschließende Frage dann noch an dich, Georg. Du hattest so betont, dass es ein notwendiges Moment gibt, dass die revolutionäre Klasse, die jetzt das Proletariat ist und nicht mehr das Bürgertum, zum Sieg gelangt. Daraufhin vielleicht, wenn das auch zusammenhängt mit der politischen Ökonomie bzw. der Kritik daran, wieso sind wir heute da, wo wir sind? Für dich habe ich jetzt noch keine Fragen. Machst du? Ja, also was man gerade der Genosse Armin ja den Teil getan, dass er zum Mehrwert und auch zum Wert einiges ausgeführt hat. Wenn man sich die kapitalistischen Verhältnisse anguckt, dann kann man durch die Ökonomiekritik von Marx und daran anschließende Autoren nachweisen, dass weite Teile der Bevölkerung in notwendiger Weise fortlaufend Gründe zur Rebellion bekommen. Ja, die werden ausgebeutet und unterdrückt. Und der Profit ist maßlos. Ja? Und gerade, also die Wertkritiker haben ja auch, also ich weiß, sie nennen es nicht so, aber in dem tendenziellen Fall der Profitrate angesprochen, daraus folgt, dass der maßlose Zweck des Profits immer härtere Gangarten gegen die Massen auf der ganzen Welt anlegen muss. Und die Gründe zur Rebellion können nicht weggehen. Wenn man jetzt glaubt, trotzdem könnte der Kapitalismus in alle Ewigkeit bestehen, obwohl die Mehrheit der Weltbevölkerung gute Gründe hat, ihn abzuschaffen. Dann muss man das irgendwie erklären, durch irgendeine Form, und das kommen wir wieder auf die Metaphysik zurück, also auf etwas, was dafür sorgt, dass die Dinge bleiben, wie sie sind und sich nicht verändern. Irgendetwas, was die Massen davon abhält, die Revolution zu machen. Dann gibt es ja verschiedene linke Theorien, die so in die Richtung gehen. Also irgendwie muss in den Massen eine Kraft wirken, die dazu führt, dass sie immer wieder die gleichen Fehler machen. Ich würde sagen, es ist eine, also in der Abstraktion taucht es in linken Debatten schon auf, bei den theoretischen Propheten ist es meistens elaborierter, aber in der Abstraktion ist es einfach schlichtweg eine Tautologie. Leute reproduzieren mit ihrem Verhalten den Kapitalismus, also wirkt in ihnen eine den Kapitalismus reproduzierende Kraft. Das ist ein Gedanke, der sich im Kreis dreht. Leute haben Gründe für ihr Handeln. So. Und die Geschichte der Menschheit war ein dialektischer Fortschritt vom Falschen zum Wahren in allen theoretischen Fragen. Das ist keine Metaphysik. Das ist keine Metaphysik. Denn das ist gerade der Widerspruch von Praxis und Theorie, dass aufgrund einer Praxis eine Theorie gemacht wird, die wieder in der Praxis angewendet wird, und in diesem Widerspruch zeigt sich dann, was wahr ist und was falsch ist, weshalb die Theorie zu einer höheren Ebene fortschreiten kann. Also der relative Gehalt der Wahrheit steigt. Und dann ist die Frage, was die Linke ja auch, also kann man sich ja verschiedene Fragen fragen, warum, also du hattest ja aufgeworfen, warum ist es da noch nicht so? Wie konnte das passieren, dass Auschwitz passiert ist? Wie konnte das passieren, dass die Sowjetunion gescheitert ist und eine Konterrevolution war? Wie konnte das passieren, dass China gescheitert ist und eine Konterrevolution war? Dass die Geschichte vom Niederen zum Höheren voranschreitet, heißt nicht, dass es eine geradlinige Entwicklung ist, wie ein exponentielles Wachstum, sondern aus dem Scheitern werden, also aus dem Scheitern der Revolution zieht die Revolution ihre Schlüsse, verbessert ihre Theorie und sorgt dafür, dass sie beim nächsten Anlauf es richtiger und besser macht. So, ich halte mich, also es gibt da auch ein Zitat aus dem 18. Primär von Marx, wo er darauf schon eingeht, aber das erspare ich uns jetzt. Danke. Also ich habe ja da etwas, vielleicht etwas polemisch eingeworfen, das sei Metaphysik. Und ich würde das jetzt ernsthaft keine Metaphysik nennen, aber es ist so etwas wie die Immanenz einer Verewigung von Fortschritt. Und insofern nichts Metaphysisches, aber etwas Ontologisches, nämlich im Sinne einer ewigen Wiederkehr des Gleichen, wenn auch vermittelt über Versuch und Irrtum. Die Stufenleiter hin zum Fortschritt bleibt erhalten, man muss das nur vermitteln, man macht Versuche und reflektiert und dann macht man es besser und dann gibt es eine Weiterentwicklung zum Fortschritt. Einer der ersten, die genau diese Metaphysik oder Ontologie, besser gesagt, des Fortschritts kritisiert haben, war Walter Benjamin. Und genau mit der Kritik, mit seiner Zuspitzung, dass es so weitergeht, ist die Katastrophe. Und ich denke, dass Benjamin intuitiv mit dieser Bemerkung einen wesentlichen Aspekt getroffen hat, denn der Kapitalismus ist, das Kapitalverhältnis ist nicht einfach ein über Versuch und Irrtum fortschreitender Prozess, sondern es ist verbunden mit einer logischen und historischen Schranke. Benjamin spricht interessanterweise von Unterbrechung und vom Bruch, vom Sprengen dieses Geschichtsprozesses her und rekurriert genau dabei auf diejenigen, die in diesem Prozess scheitern, die Opfer in diesem Prozess sind. Und an der Ecke nutze ich die Gelegenheit vielleicht auch nochmal, aber das würde ich, wenn es die Möglichkeit gäbe, da würde ich gerne nochmal intensiver drauf eingehen. Das ist nicht einfach eine Beleidigung des Hirns, diese Kritik, sondern es ist eine Kritik, die aus dem heraus formuliert ist, was Menschen unter dem Kapitalverhältnis und seinem prozessierenden Widerspruch zu erleiden haben und die da auf der Strecke bleiben. Und dafür reicht es eben nicht zu sagen, ja, das ist so das hängt alles an der Arbeit. Oder quasi, die Arbeit ist als Substanz des Kapitals unverzichtbar. Ohne Arbeit kann Kapital überhaupt nicht prozessieren. Aber die Rolle der Arbeit verändert sich im Rahmen dieser Dialektik von Wesen und Phänomen. Also quasi von Form und Darstellung in der Art und Weise, sage ich jetzt, wie Menschen darunter zu leiden haben. Und da sind die Leiden eben genau unterschiedlich. Die Leiden der Arbeiterklasse zur Zeit von Marx in dieser unmittelbaren Ausbeutung im industriellen Produktionsprozess ist etwas anderes, als worunter Menschen leiden. Es ist nicht substanziell etwas anderes, aber es stellt sich im Phänomenzusammenhang, in Einheit mit dem Formzusammenhang eben so dar, dass wir mit der Entsorgung von Arbeit, dass hier immer mehr Menschen überflüssig werden und überhaupt nicht gebraucht werden für den Prozess der Kapitalverwertung. Und wer für den Prozess der Kapitalverwertung nicht gebraucht wird, ist überflüssig, hat auch keine Rechte. die wir an dem, also sehr deutlich, also an dem Umgang mit Flüchtlingen und so weiter, also wahrnehmen. Also die Leiden von Menschen unter dem Kapitalverhältnis sind nicht immer dieselben, sondern sie ändern sich mit den Veränderungen, die mit dem Kapitalverhältnis in Relation auf seine Darstellung in der genau in der Immanenz des geschichtlichen Zusammenhangs einhergehen. Und genau deshalb wäre ein wesentlicher Bruch zu konstatieren, der so mit der mikroelektronischen Revolution einhergeht, mit den in den 70er, zu Beginn der 70er Jahre, wo das nicht mehr gelingt, die Ausgrenzung oder die Entsorgung von Arbeit durch die Vermehrung der Wertmasse über Billigproduktion, Erweiterung der Märkte zu kompensieren. Und genau da entsteht ja genau diese Tendenzen zum Sozialabbau, die Hinwendung zum Neoliberalismus und der Versuch, über Finanzmärkte Scheinakkumulation herbeizuführen. Und genau das scheitert in der gegenwärtigen Form der Entwicklung des Kapitalverhältnisses. Wenn ich strikt dabei bleibe und meine, ich könnte aus den Formen, also aus der Ware, ein für alle Mal ableiten, wie die Geschichte funktioniert, also im Voranschreiten mit Versuch und Irrtum in einem revolutionären Prozess oder in einem Fortschrittsprozess, kann ich genau nicht historisch begreifen, was sich in der Geschichte, in der Immanenz der Entwicklung des Kapitalsverhältnisses ereignet und genau nicht wahrnehmen, auf welch katastrophische Situation im Blick auf das Leiden der Menschen dieses Kapitalverhältnis treibt. Wenn ich noch einen Schritt zurückgehen dürfte, die Frage zu der politischen Form und des Fetischcharakters, die ich eingangs gestellt hatte. Wenn ich sie nochmal wiederhole, ja. Wieso war die Kritik des Fetischcharakters nicht in der politischen Form der Diktatur des Proletariats geborgen? Wussten die das noch nicht? Kam diese Einsicht in den Fetischcharakter erst später oder war das... Ja, diese Facetten, die der Robert Kurz in seiner sehr minutiösen Auseinandersetzung mit dem Werk von Marx rausgearbeitet hat, halte ich da schon für entscheidend. Also es gibt im Werk von Marx sehr wohl diese dezidierte Fetischismuskritik, aber eben auch so diesen anderen Strang, wo quasi eine Weiterentwicklung oder eine Emanzipation im Formzusammenhang gesucht wird. Und im Formzusammenhang steht eben auch diese sind die politischen Kategorien. Von daher ist mit der Katastrophe, mit der Krise und womit das auf ein katastrophisches, nicht auf Fortschritt, sondern auf Katastrophe zusteuert, die ganze Chose. Da erübrigt sich oder da wird auch problematisch, dass ich in diesem Widerspruch von Ökonomie oder in der Polarität von Ökonomie und Politik, von Markt und Staat überhaupt also operieren kann. Denn genau mit dem Einbrechen der Akkumulation des Kapitals, und die nicht mehr kompensierbar ist, erübrigt sich das Ping-Pong-Spiel zwischen Ökonomie und Politik, sondern das sind obsolet werdende Kategorien, die überwunden werden müssen und wo es keinen Spielraum für irgendeinen immanenten Entwicklungsprozess mehr geben kann. Kann ich eine Bemerkung machen? Wenn du gerne möchtest und gerade noch keine Fragen anstehen, zwischendurch meldet euch einfach, wenn ihr eine Frage habt. Ja, das wird sich jetzt auf euch beide beziehen und das finde ich irgendwie eine Gemeinsamkeit, die ich falsch finde. Also ihr beide, also bei dir Georg vom Sperling im Eingangsstatement meintest du zu wissen, dass der Kapitalismus auf seine Selbstzerstörung hinausläuft, weil das Proletariat notwendig siegen wird, es wird irgendwie aus seinen Fehlern lernen, du hast auf die innere Schranke des Kapitalverhältnisses, weil Arbeit immer weiter entsorgt wird und irgendwann geht es nicht mehr weiter. Vielleicht einfach, die Theorie von Marx ist wirklich was anderes, als irgendwie in so eine Glaskugel gucken und sagen können, was da am Ende bei rauskommt. Ich würde sogar sagen, es ist das Gegenteil davon, wirklich zu sagen, diese Gesellschaft ist eben eine, in der es lauter Gegeneinander gibt und niemand irgendwas plant und deswegen man auch gar nicht sagen kann, was da am Ende bei rauskommt. Und das ist mir bei euch beiden einfach aufgefallen. Man könnte da Einzelfall jetzt noch spezifischer drauf eingehen, also dies mit dem, das Proletariat wird daraus irgendwie schon lernen oder so. Das Proletariat muss ja aber auch wollen, dass es den Kapitalismus irgendwie überwindet. Und du hast ja selbst zumindest in irgendeiner Art und Weise auf notwendig falsches Bewusstsein hingewiesen. Und solange die Arbeiterklasse dieses Bewusstsein nicht ablegt und sich der Kritik an diesen Verhältnissen anschließt, gibt es da auch nichts zu lernen oder wird das nicht notwendig siegen. Das wäre das eine. Und das mit die Arbeit wird irgendwann immer weniger und irgendwann geht es nicht mehr weiter. Ja, ich weiß jetzt nicht, ja, ich glaube, das kann ich so einfach nicht so wirklich ausführen. Das wäre jetzt, ich könnte einfach nur das Autoritätsargument sozusagen machen im dritten Band des Kapitals und tendenziell im Fall der Profitrate. Da zeigt Marx durchaus, dass das geht. Arbeit wird überflüssig gemacht. Also ich glaube, ich kann es einfach nicht genügend ausführen, um das jetzt verständlich zu machen. Aber Arbeit wird überflüssig gemacht. Das führt regelmäßig auch immer wieder in eine Krise oder so, aber danach saniert sich die Profitrate weiter und es geht einfach wieder weiter, seinen Gang. Es ist, dass Arbeit absolut und immer mehr überflüssig wird, also das ist auf jeden Fall nicht die Theorie von Marx und finde ich auch nicht schlüssig. Also es ist, ja, könnte man jetzt noch anführen, ich halte das für eine Verwechslung von Profit- und Mehrwertrate, aber es ist vielleicht wirklich, um das jetzt noch auseinander, also ja, ich glaube, das wird zu lange dauern, das wirklich auseinander zu dröseln. Also. Wenn jemand eine Frage hat, dann. Oder macht es selbst. Also, ich würde gerne daran anknüpfen, wenn ich gerade da habe. Ja, also, wenn jetzt ja keine Frage ist. Du hast von der Glaskugel gesprochen. Und genau die gibt es ja nicht. Also, dann, und die würde ich mir irgendwie gerne unterstellen lassen, dass es die gäbe. Es geht ja nicht darum, und das wäre wiederum Ontologie, quasi so eine Art Ontologie einer Krise zu entwickeln, wo man fast sagen kann, also mit Notwendigkeit, also quasi wie man das so mit der Entwicklungslogik gemacht hat, also mit Notwendigkeit treibt die Geschichte da und dahin. Und das lässt sich auch nicht negativ machen, also im Blick auf einen Krisenzusammenhang, sondern das, was sich sagen lässt. Und das ist genau der Punkt, der mich, uns oder wie auch immer dazu treibt, genau diese Kritik auch nochmal so zu entwickeln. Das ist, dass Menschen an den Zumutungen des Kapitalverhältnisses als irrationalen Prozess zugrunde gehen. Das gibt zu denken. Also ganz strikt im Sinne, wie Adorno das gemeint hat, ne, das Leid von Menschen gibt zu denken und Leiden beredt werden zu lassen. Das heißt also, es kritisch analytisch zu begreifen, was da passiert, ist der Beginn aller Wahrheit. Und ich würde hinzufügen, weil es nicht um zu Recht der Einwand natürlich besteht, dass es nicht um eine Beleidigung des Hirns geht, sondern es geht oder die Wahrheit dient der Erkenntnis dessen, worunter Menschen zu leiden haben und genau das zu überwinden. Und genau deshalb ist eben auf dieses prozessierende, irrationale Kapitalverhältnisse zu sehen, was auf Vernichtung zutreibt. Aber das ist nicht quasi von außen in die Glaskugel gucken, ja, so funktioniert. Und das wäre dann tatsächlich also metaphysisch. Ne, das ist das metaphysische Gesetz der Geschichte, darauf läuft das hinaus. Sondern das ist genau der Punkt. Diese Erkenntnis ist notwendig, um dieses Fetischverhältnis zu überwinden, um endlich dem Leiden von Menschen ein Ende zu setzen. Und die Kategorie von Marx dabei, die ich für wichtig halte, ist jetzt nicht die Diktatur des Proletariats, sondern genau diese Kategorie des Vereins freier Menschen, wo Menschen genau, man könnte da eher so an Kategorien von Räten oder an Instrumenten von Räten anknüpfen, wo Menschen den Versuch machen, ihr eigenes Leben und dessen Reproduktion unter bewusste Kontrolle und Planung zu bringen, statt sie dem irrationalen Prozess des Kapitalverhältnisses zu unterwerfen. Also in diese Richtung wäre Emanzipation zu denken. Was klar ist, aber nicht als ein metaphysischer Prozess, was klar ist, dass diese Widersprüchlichkeit, die Irrationalität und die Widersprüchlichkeit des Kapitalverhältnisses im wörtlichen Sinne oder ins Leere laufen und das, der tendenzielle Fall der Profitrate ist noch mal etwas anderes als im Blick auf das Gesamt, auf die Akkumulation und die Wertmasse im Gesamten des Kapitalismus zu rekurrieren und zu sagen, und genau die läuft ins Leere und deshalb läuft genau dieses ganze System ins Leere. Es gibt aber keinen goldenen Weg, wo man sagen kann, so und da muss, und das müssen wir jetzt machen und da kommen wir da raus, sondern das Entscheidende ist die Erkenntnis des, ja, der Leere des Akkumulationsprozesses, und Leere impliziert in dieser Situation Vernichtung von Menschen, impliziert Einbruch von Staaten, Barbarisierung, Kampf um Irrationalität des Kampfes ums Dasein und. Und genau da gilt es genau zu erkennen, was da abgeht, um über die Negation des Kapitals, also eines prozessierenden Fetischverhältnisses, emanzipatorische Perspektiven in den Blick zu kriegen. Ich glaube, hier war eine Frage, oder? Genau. Zumindest mal möchte ich mich bei allen drei Speakern für heute Abend schon mal bedanken und gleichzeitig eine Frage anschließen, und zwar den Herrn Georg von Sperling. Und zwar hattest du vorhin davon gesprochen, dass das Proletariat, dass die Klasse für seine Revolution aus den Fehlern der Vergangenheit lernen kann, um sich für die Zukunft gewinnbringend produktiv einbinden zu können in den Kampf für Emanzipation. Da möchte ich einmal die Frage stellen, wo denn dann die Klassen heute verblieben sind? Beziehungsweise das emanzipatorische Aufbegehren einer Klasse. Ich würde gerne auf die beiden anderen auch noch eingehen. Geht das? Oder? Wenn das sich anbietet zusammen, ja gerne. Also, du sprichst vom Kapital als prozessierenden Widerspruch. Und das hat ja der Marx gemacht. Den habe ich ja nicht mehr von dir geglaubt. Aber in der Abstraktion, wie du es jetzt machst, kannst du das zu allem in der Welt sagen. Also alles, was ist, ist ein prozessierender Widerspruch. Nichts ist nicht widersprüchlich. Also diese abstrakte Bestimmung, die ist ja korrekt, aber die ist total dünn. Und dann taucht alles, was der Genosse ausgeführt hat, was dann die konkrete Widersprüchlichkeit des Kapitals ist, in seiner Bewegung. Und sein Widerspruch, eben auch der Klassenwiderspruch, der da drin steckt, taucht da überhaupt nicht mehr auf. Und dann sagst du, das ist irrational. Ja, im Verhältnis wozu denn? Im Verhältnis zu sich selbst, also ist da erstmal eine Rationalität gegeben. Und dann sagst du, also wirfst du mir eine Ontologie des Fortschritts vor. Und sagst ja, das Kapital ist prozessierender Widerspruch, das bringt gar keinen Fortschritt. Ja, weil du davon abstrahiert hast, dass da zwei Klassen gegeneinander kämpfen und dass aus diesem Verhältnis heraus Leute Gründe bekommen, dagegen zu rebellieren und das aufzuheben, was dann ja wieder bei dir aufscheint, wenn du vom Verein freier Menschen redest. Ja, weil das ist der praktische Schluss, der daraus folgt. Wenn man sagt, das Kapital ist hier der Zweck der Produktion und die da folgen schlechte Gebrauchswerte raus, da folgt Mühsal raus für die Leute, die die Arbeit machen, da folgt Naturzerstörung draus, da folgen lauter Sachen draus, die zu den Interessen der Leute, die die Arbeit machen, nicht passen. Ja, dann stellt die Abschaffung an. Und das auch zu der Frage, die, also da kann ich auf den Bogen zu deiner Frage stellen, schlagen. Also erstens ist das die Fragestellung, wie sie in der Debatte der deutschen Linken gestellt wird und wie du sie jetzt auch gestellt hast. Also erstmal an sich ist die Klasse immer da, ja? Und die Klasse die Frage nach dem für sich der Klasse und sozusagen den Frage, was übergeht, das gibt es gar nicht. Das ist eine sehr subjektivistische Ausgangslage, weil du guckst hier dich rum, und würde ich erstmal sagen, das ist ein Raum voller Leute, die sich über die kritischen Verhältnisse Gedanken machen. Das sind nicht so super viele, aber die gibt es schon, auch in den imperialistischen Ländern. Und weltweit ist die kommunistische Bewegung weitaus stärker als in Hamburg. Ja? Also es gibt Zehntausende auf den Philippinen, die für den Kommunismus kämpfen, bewaffnet. Es gibt ein Sechstel der Fläche Indiens, wo Partisanenkampf ist, mit dem Zweck, den Kommunismus zu erkämpfen. Es gibt relativ große marxistische Bewegungen in Lateinamerika und in vielen anderen Ländern in den unterdrückten Nationen. Und es gibt auch in den imperialistischen Ländern eine kommunistische Bewegung, die dieses für sich der Klasse darstellt. Ja, also es ist nicht existent. Und also insofern zu deiner Frage. Darf ich noch die Punkte Dialektik und Metaphysik machen? Ja. Okay. Also ich verstehe Dialektik und Metaphysik so, wie die Klassiker des Marxismus. Und da hat Engels im Grunde genommen in seinen philosophischen Schriften, ich glaube, es ist von Utopistischer Wissenschaft, was du auch eingangs angesprochen hattest, relativ einfach gesagt, was er darunter versteht, metaphysische Betrachtung der Welt, die Dinge sind, wie sie sind, und sie sind eindeutig, sie sind isoliert von der restlichen Totalität, sie bleiben, wie sie sind, weil sie keinen Widerspruch in sich haben, wogegen die dialektische Auffassung der Welt sagt, alle Dinge sind von Anfang bis Ende widersprüchlich und stehen mit allem in der Totalität in einem notwendigen Zusammenhang, und dieser äußere Widerspruch wird durch den inneren Widerspruch des Lebens vermittelt. So, das sind die beiden unterschiedlichen Auffassungen, metaphysisch und dialektisch, und dann gibt es das nochmal jeweils in materialistischer und idealistischer Fassung. Jasper? Genau, ich hätte eine Frage an Armin, und zwar, du hattest ja gerade eben gesagt, so quasi, oder so, ich gebe dich mal so wieder, wie ich das verstanden habe, dass der Sozialismus oder eine vernünftige Gesellschaft eben dann erreicht, wenn man sich eigentlich am Gebrauchswert orientiert. Und hast ja das eigentlich als irrationales Moment gemacht, inwiefern der Gebrauchswert eigentlich in den Hintergrund gelangt oder eigentlich quasi ja, weichen muss. Und da, also im Gebrauchswert irgendwie das rationale Moment gemacht, und da, ich weiß nicht, also, da würde ich aber fragen, ist das deine Vorstellung von Sozialismus oder ist das auch deine, wäre das quasi der Gegenstand der Kritik, um Sozialismus zu erreichen, dass man den Leuten sagt, guck mal, was ihr alles habt, das hat überhaupt nichts mit dem Gebrauchswert zu tun, sondern es hat einen Tauschwert, das ist irrational. Und quasi, das ist meine konkrete Frage an dich, aber dann ausgeweitet auf die anderen beiden Speaker. Ich wollte mich auch nochmal ganz herzlich bedanken für das Panel gerade. Inwiefern eben die Kritik der politischen Ökonomie auch eine Kritik an der sozialistischen Bewegung ist, also an einer Bewegung, die lebendig ist, die wirklich Praxis macht. Weil du hast ja auch gesagt, dass es in Hamburg eben nicht sowas gibt oder nicht in der Form, wie es vielleicht es mal gab. Das glaube ich, darauf können wir uns zumindest einigen. Und dass ja eine revolutionäre Klasse, die zur Revolution strebt, dass diese Klasse eben durch die Kritik der politischen Ökonomie auch bestimmte Formen des Kampfes annimmt, die man mit der Kritik der politischen Ökonomie kritisieren kann und muss. Und meine Frage ist, wenn es die Bewegung nicht gibt, zumindest nicht in der Form, inwiefern, ob dann quasi die Kritik der politischen Ökonomie auch eine Kritik an der sozialistischen Bewegung ist. Wenn es Verständnisprobleme gerade gab, ich habe es selber gemerkt, dann nochmal nachfragen bitte. Aber genau, erstmal an Armin, dann an die anderen beiden. Danke. Also die Kritik war die, ja, der Reichtum, um den es im Kapitalismus geht, das ist tatsächlich abstrakter Reichtum, das ist der Wert, das ist der gesellschaftlich gültige Reichtum, das ist der Reichtum, der zählt, der Gebrauchswert, die konkrete Nützlichkeit, das heißt das, was Bedürfnisse befriedigt, ist das nicht. Insofern, du hattest jetzt so ein bisschen gefragt, ist das das zentrale Moment der Kritik des Kapitalismus, würde ich nicht notwendigerweise sagen, aber es ist auf jeden Fall ein Moment davon. Also kann man jetzt, ich hatte es jetzt eher so, was das für sozusagen Arbeit und wie erschafft sie Reichtum, so habe ich es versucht auszuführen, jetzt Gebrauchswert, Tauschwert, kann das natürlich auch, ich glaube, das wurde auch vorhin schon angedeutet, wie sehen Gebrauchswerte aus überhaupt, wenn sie produziert werden, um damit Wert zu erlangen oder so, dann ist der Gebrauchswert einfach nur eine Nebenbedingung. Also man kann ja in den Kick gehen, in Aldi und sowas, wenn man da alles für Gebrauchswerte sieht, die sehen halt dann dementsprechend schädlich aus. Insofern, ja, das ist ein Moment auf jeden Fall, an dem man den Kapitalismus kritisieren kann und sollte. Würde allerdings auch da, so habe ich mein Statement ja auch gesagt, ich würde sagen, das Zentrale ist das nicht, sondern das wäre schon das, okay, der Großteil der Menschen muss einfach, die müssen ihre Arbeitskraft verkaufen und das ist das, das ist das sozusagen das wirklich Schädliche. Und da wäre eigentlich auch der Punkt, dass es so Kick und Aldi und sowas und so beschissene Gebrauchswerte gibt. Das liegt ja auch daran, dass so viele Menschen einfach so arm sind, dass sich eh nichts Besseres leisten können, keine Bio-Lebensmittel und so weiter. Das lässt sich eben nur durch die Klassen und genau durch die Lohnarbeit erklären. Insofern, ich würde weiter darauf beharren, das ist das Zentrum, aber das ist natürlich auch ein Aspekt der Kritik am Kapitalismus. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Wäre eine quasi eine sozialistische Gesellschaft oder eine Gesellschaft, die sich um den, also die nur Gebrauchswerte schafft? Ja. Das, okay. Ja, also um direkt daran anzuknüpfen, das geht, nur Gebrauchswerte schaffen, geht nicht in der Warenproduktion. Und die Warenproduktion wird nicht beendet, indem man eher ein Vorzeichen irgendwie sozialistische Produktion gibt. Und das ist genau das Problem, dass dann wiederum genau auch in der Immanenz des Formzusammenhangs, der Gegenbegriff ist natürlich nicht Metaphysik, sondern in der Immanenz des Formzusammenhangs, in Relation zum Formzusammenhang, da bleiben wir quasi, wenn wir metaphysisch diskutieren, in der Immanenz der Geschichte. Aber in der Immanenz der Geschichte gibt es aber genau diesen Widerspruch zwischen der Immanenz der Warenproduktion und dem, was da prozessiert und sich in Erscheinungen darstellt. Jedenfalls durch ein Vorzeichen sozialistisch ändert sich weder der Staat noch ändert sich die Produktionsweise, sondern es käme genau darauf an, diesen Formzusammenhang zu negieren und zu überwinden, und genau das wäre eine emanzipatorische Perspektive. Um es nochmal festzumachen an den Kategorien Stoff und Form, auf die du hingewiesen hast. Das wäre so in meiner Perspektive, wäre das der Widerspruch zwischen dem stofflichen Reichtum, der durch die vorhandenen Produktivkräfte sehr wohl produziert werden konnte. Jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, es gäbe die Möglichkeit, so zu produzieren, dass alle satt würden und keiner da wäre. Aber genau das passiert nicht. Denn der stoffliche Reichtum ist gezwungen, sich darzustellen in der Form der kapitalistischen Fetischverhältnisse, und deshalb kann dieser Reichtum oder wird dieser, er könnte produziert werden, aber er wird nicht produziert. Und wenn Überakkumulation da ist, dann wird genau dieser Reichtum vernichtet. Also quasi Wert muss dann vernichtet werden, weil er nicht mehr darstellbar ist in der herrschenden in den herrschenden kapitalistischen Verhältnissen. Und letzte Bemerkung nochmal zum prozessierenden Widerspruch. Wieso das eine rein abstrakte Kategorie sein soll, das bleibt mir wirklich schleierhaft. Denn genau das habe ich doch versucht deutlich zu machen, dass es nicht eine reine erkenntnistheoretische Kategorie, sondern genau dieses vernichtende Kapitalverhältnis, die Irrationalität dieses Kapitalverhältnisses agiert sich aus im katastrophischen Leid, was Menschen angetan wird. Und die Frage für die Frage der Überwindung dieses Kapitalverhältnisses wäre eine wichtige Dimension, dass Menschen die Zumutungen, die ihnen dieses Kapitalverhältnisses auferlegt, die sich darstellt in ihrem Leiden, in den diversen Zwängen, denen sie unterworfen sind oder denen sie dadurch ausgesetzt sind, dass sie überflüssig werden für die Kapitalverwertung und genau in Prozessen jenseits von Markt und Staat, jenseits von Stoff und Form, ihre materiellen Grundlagen fristen müssen und dass mehr und mehr verdonnert sind, das zu tun in barbarisierenden Prozessen eines Kampfes jeder gegen jeden. Georg, möchtest du noch auf die Frage eingehen? Danach haben wir dann noch eine aus dem Publikum. Also, deine Frage war, inwiefern die Kritik der politischen Ökonomie auch eine Kritik der real existierenden linksradikalen Bewegung ist. Oder überhaupt Bewegung. Also, genau, dass es früher war, also dass die Kritik der politischen Ökonomie auch die Form des Kampfes kritisiert hat, der aus der politischen Ökonomie entstanden ist. Und was bedeutet es, dass diesen Kampf heute nicht mehr so gibt? Und was macht das mit der Kritik der politischen Ökonomie? Also mit der Kritik der politischen Ökonomie braucht man da was? Also genau, ja. Ich wollte nur einmal. Ja, also selbstverständlich. Also es folgt daraus. Es ist nicht einfach restlos identisch miteinander, aber aus der Kritik der politischen Ökonomie folgt eine Kritik an der politischen Praxis und in unterschiedlichen Formen. Also zum Beispiel das, was der Wertkritiker also uns sogenannten Traditionsmarxisten vorwirft, ist ja eigentlich der Vorwurf, den Lenin den Trade-Unionismus gemacht hat. Also ein Kampf zu führen, der rein immanent die systemimmanenten Interessen der Arbeiterklasse bedient, also höhere Lohn, bessere Arbeitsbedingungen. Und nicht über das System hinausweist. Da hat Lenin gesagt, das ist ein Fehler, die Leute sollten nicht nur streiken, sondern sie sollten sich dann gemeinsam organisieren, um revolutionär tätig zu werden. Und es ist ein Schluss aus der politischen Ökonomie. Wenn ihr das so macht, dann kommt ihr aus dem Sumpf nicht raus. Ihr müsst euch revolutionär organisieren, um das Kapitalverhältnis abzuschaffen. Und genauso kann man heute, also die Gewerkschaften haben ja noch in einer schlimmeren Form des Kampfes gefunden, die Sozialpartnerschaft kritisieren. Es ist nicht mal trade-unionistisch. Sie versuchen nicht mal ernsthaft, das Kapital in Bedrängnis zu bringen und in die eigenen Interessen aufzuzwingen, sondern im vorauseilendem Gehorsam richten sie sich in der Abhängigkeit vom Kapital vollständig an. Das ist auch ein Schluss aus der Kritik der politischen Ökonomie. Insofern würde ich sagen, ja, klar, das folgt daraus. Ich habe eine Frage oder eine Bitte an den Kollegen, darf ich das, wenn ich das mal machen? An Herbert? Oder? Ja. Okay, vielleicht, danach, vielleicht ja. Nach der Frage. Ja. Ich würde sowieso vorschlagen, dass wir so langsam zum Ende kommen und ihr noch euer Abschlussstatement macht. Ja. Wenn es eine Frage ist, dann stell die gerne danach. Wenn es eine Anmerkung ist, kannst du die vielleicht in dein Abschlussstatement einarbeiten, wie du möchtest. Also von dir, von den Exits, aber da stellt sich ja so ein bisschen die Frage, ist diese Zuspitzung der Widersprüche, bist du der Meinung, das macht die Erklärung dann überflüssig, wenn jetzt die Arbeit abgeschafft, dadurch könnte dieser, ist das der Moment, wo der Fetischcharakter eben aufgehoben werden kann, also das falsche Bewusstsein, wenn die Arbeit abgeschafft ist, weil die Krisen sich so zuspitzt, dass das Leid eben so dann die Leute zur Konsequenz drängt oder die Revolution unausweichlich macht? Oder wo ist da die Aufklärung oder was jetzt, dass Marx in der politischen Ökonomie eben den Leuten, also erklären wollte, welche Rolle spielt das überhaupt in der Kritik? Braucht es das überhaupt dann, oder kann es diese Aufklärung geben in der Fetischisierung des Prozessierenden Fetisch? Oder wie ist das zu verstehen jetzt? Ich bin jetzt nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Ich probiere es jetzt mal so von dem, was ich meine, verstanden zu haben. Es reicht natürlich nicht aus, eine Kritik der Arbeit zu betreiben. Ja. Ne? Also quasi, ja, natürlich. So. Und, sondern da, also quasi eine Kritik daran zu treiben, nur dass die Arbeit insofern zu kritisieren ist, als sie eben die Substanz für die Kapitalakkumulation ist und von daher zum Formzusammenhang gehört. Der Formzusammenhang erschöpft sich aber nicht in Arbeit und Kapital, sondern zu diesem Formzusammenhang gehört eben auch gehört also auch die Politik, also die staatlichen Instanzen, gehört das bürgerliche Subjekt, das nicht einfach ein emanzipatorisches Projekt ist, sondern Handlungsträger im Rahmen dieses Formzusammenhangs. Und wenn ich davon rede, dass es darauf ankommt, dass es auf eine emanzipatorische Kritik ankommt, dann bedeutet das, dass es auf eine Kritik dieses gesamten Formzusammenhangs ankommt. Und über das, was bei uns in Exit wichtig ist, über Abspaltung, haben wir überhaupt nicht geredet noch. Dazu gehört eben auch, dass das Kapitalverhältnis mit dem Geschlechterverhältnis einhergeht, dass Wertproduktion nicht funktionieren kann, ohne dass quasi die Frauen zugesprochene und inferiorisierte Reproduktionsarbeit geleistet wird, die nicht einfach im Wert aufgeht oder die nicht einfach ein Anhängsel des Werts ist. Also das heißt, man könnte sagen, also dieser Formzusammenhang als konkrete Totalität, der Formzusammenhang, der die Totalität darstellt, der Formzusammenhang, der die Totalitätsebene artikuliert, aber sie nicht zur Geltung bringen kann, sie nicht beschreiben kann, ohne in Einheit mit den Phänomenen und dem sich entwickelnden Prozess und dem sich als konkrete Totalität darstellen, als Totalität im Konkreten darstellenden Kapitalverhältnisse und im Konkreten zeigt sich das, um das nochmal so deutlich zu machen, in dem, was Menschen in diesem Kapitalverhältnis zu erleiden haben, und zwar nicht nur als Arbeitende, sondern auch als überflüssig Gemachte. Und eine wesentliche emanzipatorische Perspektive wäre darin eben zu sehen, sich gegen diese Zumutungen eines sich ständig verschärfenden Drucks über diese abstrakte Herrschaft des Kapitalverhältnisses, sich dagegen zur Wehr zu setzen und zu reflektieren, wie dieser Druck zustande kommt und wie dieser Druck sich in einem Prozess dieses Kapitalverhältnisses vermittelt über ursprüngliche Akkumulation, die Durchsetzung des Kapitalismus, die neoliberale Wende als Versuch, die Krise des Kapitalverhältnisses noch einmal repressiv, pseudoliberal zu bewältigen, bis hin zu der gegenwärtigen Krisensituation, in der die Krisenverhältnisse genau dahin wieder zurückzukommen scheinen, wo sie in der Bewältigung mit dem Neoliberalismus begonnen haben, also die neoliberale Bewältigungsstrategie, Stagflation, Und jetzt sind wir in einer Situation, ja, was machen wir denn jetzt? Auf der einen Seite treibt die Inflation Blüten, die soll korrigiert werden durch Zinserhöhung, und gleichzeitig wird der krisenden Wirtschaft die notwendige Finanzzufuhr abgegraben. Also darin zeigt sich, ich will jetzt nicht darauf raus, dass man da jetzt diskutieren muss, was man machen kann, sondern genau darin zeigt sich also die immanente Unlösbarkeit der Probleme, die sich mit dem Kapitalverhältnis als konkreter Totalität darstellen. Und genau diese Dimension muss in Zusammenhang gebracht werden mit der Frage nach der Form, dem Formzusammenhang. Ist klar. Georg, du hattest noch eine Anmerkung oder einen Einhalt gegen Herbert, richtig? Gerne, also eigentlich eine Frage. Also du redest immer wieder, also du hast vorhin, also in deinem vorletzten Beitrag hast du eingeleitet mit der Warenproduktion macht nicht ausschließlich gebrauchswertorientierte Produktion. Das hast du in Armin angeschlossen. Und es stimmt ja. Und das ist auch wie Regler. Ja genau, das geht nicht. Ja, ja. Und das, also so ungefähr fasst sich auch eure Kritik am Sozialismus zusammen, die in eurer Selbstdarstellung steht. Und da frage ich mich, habt ihr euch mal mit dem Klassenkampf um Sozialismus beschäftigt, also zur Kenntnis genommen, dass es Leute gibt, die die Warenproduktion vollständig restaurieren wollen, und Leute gibt, die sie überwinden wollen? Habt ihr euch mal mit der Kulturrevolution in China beschäftigt? Habt ihr euch mal mit dem Shanghai Textbook beschäftigt? Also habt ihr das zur Kenntnis genommen? Weil es wirkt so, als hättet ihr es nicht zur Kenntnis genommen, sondern ihr macht ja dieses monolithische Urteil, die machen Warenproduktion, deswegen ist das sowieso doof. Und der Widerspruch, der da am Werk ist im Sozialismus, der taucht überhaupt nicht auf. Also ich kann nur sagen, Entschuldigung. Weil jetzt, ja. Hattest du noch eine Frage? Achso, nee, ich dachte nur, dass wir langsam. Ansonsten, ja, antworte gerne kurz nur drauf. Nur mit einem Satz. Ja. Also dieser Widerspruch, dass in der Warenproduktion nichts mehr in der Immanenz geht, auch nicht über Klassenkampf und. Das ist ja genau der Ausgangspunkt oder sagen wir der entscheidende Referenzpunkt unserer Reflexion, die also sagt, wir müssen Perspektiven suchen, die genau diesen Zusammenhang der Warenproduktion sprengen, um überhaupt eine emanzipatorische Perspektive gewinnen zu können. Das war wirklich schön kurz und knapp. Okay, ja, ich würde sagen, kommen wir zum Abschlussstatement. Außer es gibt jetzt noch eine Frage aus dem Publikum, dann wäre jetzt letzte Chance. Ansonsten, genau, Abschlussstatement, vielleicht 4 Minuten einfach nur nochmal reflektieren über die Diskussion jetzt und genau das, was noch nicht gesagt ist. Ja. Freiwillige Form. Fange ich mal an, denn ich habe zunächst mal gar nicht vor, Sport viel mehr zu sagen. Vielleicht darf ich dann am Schluss dann nochmal ran. Also ich finde zunächst mal, dass es euch so kompetent an die Veranstalter gelungen ist, so unterschiedliche Positionen so an einem Tisch zu versammeln, und so gut war das, irgendwie dann so konnten uns aufeinander zu beziehen, und das finde ich schlicht und ergreifend eine, jetzt bei aller Unterschiede, die man auch vielleicht manchmal etwas heftig ausgefochten haben, finde ich einfach eine gute und gelungene Geschichte, so würde ich so von mir als Schluss zunächst mal sagen. Bei meinem Abschlussstatement gehen wir auch nicht besonders viel mehr. Also ich glaube, die Sachen, die mir wichtig waren, habe ich gut untergebracht. Das wären jetzt irgendwelche Kleinigkeiten. Das macht, glaube ich, zum Schluss jetzt keinen Sinn, darauf einzugehen. Und insofern, ja. kann mich dem nur anschließen. Ich habe mich über die Einladung gefreut. Dass, ja, also die Fragen sozusagen fand ich nicht ganz so hilfreich, sage ich mal. Das hatte ich in meinem Statement irgendwie schon auch so ein bisschen angedeutet, aber da möchte ich jetzt nicht noch drauf hinweisen. Ich habe mich über die Einladung gefreut. Und, ja, genau. Ja, ich finde es auch gut, dass wir die Debatte geführt haben. Mir ist vor allem aufgefallen, ja, so gut es geht, hast du gesagt, dass wir halt keine gemeinsame Sprache sprechen und dementsprechend das kompliziert war. Ich habe versucht, also gerade also bei dem Genossen Armin weiß ich noch ungefähr, wo er herkommt, weil ich die theoretische Schule genauer kenne. Ich habe versucht, mich auf die Weltkritik vorzubereiten und das anzugucken. Ich würde nochmal den Punkt machen, und nochmal aufgreifen, was Armin vorhin gesagt hat, mit der Willensfreiheit. Also, ja, der Wille ist frei, aber er bezieht sich auch auf eine objektive Realität. Und er findet seine Gründe und seine Zwecke in den objektiven Verhältnissen und nicht in seiner eigenen Subjektivität. Und das ist nicht eine historisch-materialistische Geschichte, die wir Revolutionstheoretiker aus dem MLM uns ausgedacht haben. Das findet man schon im Kapital, ja? Also, dass solche Metaphern zustande kommen, wie das automatische Subjekt oder dass er von Charaktermassen redet, das liegt eben daran, dass es nicht in der Subjektivität des Kapitalisten ist, welchen Zweck er verfolgt und welche Mittel er dafür wählt und warum er was tut, sondern es liegt sich aus den Verhältnissen selbst, ja? Und dementsprechend ist auch die Geschichte wird nicht eine ewige Willensfreiheit zur, ja, lass uns diese Verhältnisse erhalten, sondern auch die Gründe zur Rebellion treiben die Leute, die sie haben, dazu, diese Verhältnisse zu überwinden. Also die Willensfreiheit ist da, aber die Willensfreiheit praktiziert auf Grundlage von objektiven Verhältnissen, findet in der Welt Gründe für ihr Handeln und Zwecke für ihr Handeln. Und deswegen ist der Kommunismus auch notwendig. Und nochmal auf den weltkritischen Genossen. Deswegen hatte ich auch nach der Kulturrevolution gefragt. Also, nehmt mal bitte zur Kenntnis, dass alle Marxisten-Leninisten, außer die Leute, die sich positiv auf Khrushchev und Nachfolger beziehen, und alle Maoisten und auch also die meisten trotzkistischen Gruppen, mit denen ich mich jemals beschäftigt habe, wollen den Kommunismus. Die wollen nicht die Warenproduktion verhebeln. Das stimmt einfach nicht. Das ist ein Strohmann. Und setzt euch damit mal nochmal ernsthaft auseinander, insbesondere mit der Kulturrevolution und dem Shanghai Textbook, also der Kritik der Chinesen am Stalin. Gut, dann würde ich die Diskussion damit schließen. Hinten gibt es Getränke und vielleicht können wir noch ein bisschen weiter diskutieren. Vielen Dank an die Speaker, dass ihr hier wart und Lust hattet zu diskutieren, auch von meiner Seite. Und ja, allen noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Und ein Punkt noch, die Plattitudes Reviews, unsere Zeitung, liegt dort in beiden Tischen, die ist kostenlos zum Mitnehmen. Es sind sehr interessante Texte zu allem, was hier besprochen wurde. Gibt es auch bestimmt irgendein Thema, das dort in schriftlicher Form verewigt wurde. Okay. Und die New Critique, das ist die Zeitung für die Armin Autorin.